Ich glaube nicht, dass man sein muss. Vampire haben's gut. Wir müssen das nächste Mal selbst lernen. Ich glaube nicht, dass man sein muss. Wir müssen rein.